Erster König Darius gab den Befehl, in den Archiven von Babylon nachzuforschen, wo die wichtigen Schätze und Dokumente des Reiches aufbewahrt wurden. Zweiter in der Burg von Amitar, die in der Provinz Medien liegt, fand man schließlich eine Schriftrolle, auf der ein wichtiger Bericht geschrieben stand. Dritter im ersten Jahr seiner Herrschaft befahl König Cyrus, dass der Tempel Gottes in Jerusalem als ein Ort für Opfer wieder aufgebaut werden soll. Vierter, der Bau sollte aus drei Schichten großer Steine und einer Schicht Holz bestehen, wobei der königliche Palast die gesamten Kosten übernehmen musste. Fünfter, außerdem sollten die wertvollen Gefäße aus Gold und Silber, die Nebukadnezar früher geraubt hatte, an ihren rechtmäßigen Platz im Tempel zurückkehren. Sechster, deshalb befahl Darius dem Statthalter Tatnai und seinen Beamten, dass sie sich von dem Bauplatz in Jerusalem fernhalten und die Arbeiter nicht stören sollten. Siebter, sie sollten die Arbeit am Tempel Gottes nicht behindern, damit der Statthalter und die Ältesten der Juden das Haus Gottes an seiner alten Stelle wieder aufbauen können. Achter, Darius ordnete an, dass die Baukosten der Juden pünktlich aus den Steuereinnahmen der Provinz bezahlt werden müssen, damit die Arbeit niemals unterbrochen wird. Neunter, die Beamten mussten den Priestern täglich alles geben, was sie für die Opfer brauchten, wie zum Beispiel Tiere, Getreide, Salz, Wein und Öl. Zehnter, dies geschah, damit sie dem Gott des Himmels angenehme Opfer bringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten konnten. Elfter, der König drohte jedem mit einer harten Strafe, der diesen Befehl änderte, indem er sagte, dass man ein Holz aus dessen Haus zur Hinrichtung nutzen würde. Zwölfter, er bat Gott darum, jeden König oder jedes Volk zu vernichten, das versuchen würde, diesen Erlass zu ändern oder den Tempel in Jerusalem zu zerstören. Dreizehnter, Tatnai und seine Begleiter hielten sich genau an die Anweisungen, die König Darius ihnen in seinem Brief geschickt hatte, und führten sie sorgfältig aus. Vierzehnter, die Ältesten der Juden bauten erfolgreich weiter, weil die Propheten Haggai und Sachaja sie ermutigten, bis der Tempel nach Gottes Willen und dem Befehl der Könige fertig war. 15. Das Gebäude wurde am dritten Tag des Monats Adar im sechsten Regierungsjahr von König Darius vollständig fertiggestellt. 16. Die Israeliten, die Priester und alle Rückkehrer aus der Gefangenschaft feierten die Einweihung des Hauses Gottes mit einem großen und fröhlichen Fest. 17. Zur Einweihung opferten sie Hunderte von Tieren und brachten 12 Ziegenböcke als Sündopfer für alle Stämme Israels dar. 18. Danach teilten sie die Priester und Leviten für ihren Dienst in Jerusalem ein, so wie es im Gesetzbuch von Mose vorgeschrieben ist. 19. Am 14. Tag des ersten Monats feierten die Menschen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, gemeinsam das Passafest. 20. Da sich alle Priester und Leviten rituell gereinigt hatten, schlachteten sie das Passalamm für alle Rückkehrer, für ihre Brüder und für sich selbst. Rasse 21. Die Israeliten aßen das Festmahl zusammen mit allen Menschen, die sich von fremden Bräuchen getrennt hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. 22. Sie feierten 7 Tage lang voller Freude das Fest der ungesäuerten Brote, weil Gott den König dazu bewegt hatte, sie beim Bau des Tempels zu unterstützen.